Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a beautiful part of the Bible, huh? 1 Corinthians 15 is. Welch ein schöner Teil der Bibel ist 1. Korinther 15? I hope that you are being truly deeply blessed and impacted by this part of the Bible. Ich hoffe, du bist von diesem Teil der Bibel zutiefst gesegnet und beeinflusst. I have loved this portion of the Bible for a long, long, long time. Ich liebe diesen Teil der Bibel schon seit langem. I think it's very, very rich. Ich denke, er ist sehr, sehr reichhaltig. So, what does Paul teach us next? Was lehrt uns Paulus als nächstes? Verse 51. Vers 51. Listen and I will tell you a divine mystery. Hört zu und ich erzähle euch ein göttliches Geheimnis. Not all of us will die, Nicht alle von uns werden sterben, but we will all be transformed. aber wir werden alle verwandelt werden. It's interesting that the apostles at that time, Es ist interessant, dass die Apostel damals they had an expectation that Jesus Christ would come back in their lifetime. erwarteten, dass Jesus Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Paul wrote this here in the Bible as something that he absolutely expected. Paulus schrieb dies hier in der Bibel als etwas, das er auf jeden Fall erwartete. Did he die? Ist er gestorben? Well, yes, in the language of humans, he died. Nun ja, in der Sprache der Menschen ist er gestorben. But he's writing this as an eternal word that has no time. Aber er schreibt dies als ein ewiges Wort, das keine zeitliche Begrenzung hat. He's teaching us a divine truth. Er lehrt uns eine göttliche Wahrheit. It's funny, you know, that I heard people discuss about this verse. Es ist lustig, ich habe Leute über diesen Vers diskutieren hören. See, the Apostle Paul got it wrong. La la la la Seht ihr, der Apostel Paulus hat sich geirrt. La la la la la. Do you know what? This statement is not about Paul dying or not dying. That was never even the issue. Weißt du was? In dieser Aussage geht es nicht darum, ob Paulus stirbt oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. The issue was to teach us an important divine truth. Es geht darum, uns eine wichtige göttliche Wahrheit zu lehren. So let's go ahead and look what truth is teaching us. Schauen wir uns also an, welche Wahrheit er uns lehrt. Here is the mystery. Hier ist das Geheimnis. Not everybody will die, Nicht jeder wird sterben, but everybody will be transformed. aber jeder wird verwandelt werden. You see the important truth? Erkennst du die wichtige Wahrheit? So there will be people who will be alive when Jesus Christ will come back. Es wird Menschen geben, die noch leben werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Because that is the context that the Apostle Paul has been talking about. Denn das ist der Zusammenhang, von dem der Apostel Paulus spricht. So whenever Jesus Christ comes back, everyone will be transformed. Wann auch immer Jesus Christus wiederkommt, jeder wird verwandelt werden. Whatever has been sowed into this earth corruptible will be transformed instantly. Was auch immer auf dieser Erde gesät wurde und verweslich ist, wird augenblicklich verwandelt werden. If you have been cremated by the time Jesus comes back, falls du in der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, eingeäschert wurdest, you will in an instant be resurrected with a new and perfect resurrection body. Wirst du in einem Augenblick mit einem neuen und perfekten Leib auferstehen. That's what Paul calls it, a divine mystery. Deshalb nennt es Paulus ein göttliches Geheimnis. If you will still be alive at the moment when Jesus comes back, which I'm hoping that I will be, wenn du zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, noch am Leben bist, was ich für mich hoffe, then what will happen to us who will be alive in one instant we will be transformed. Dann werden wir, die wir noch am Leben sind, in einem Augenblick verwandelt werden. Just in the same way that those bodies who decayed now also are transformed. Genauso wie die Körper, die schon verwest sind, verwandelt werden. You imagine. You're sitting and eating your wonderful lunch. Stell dir vor, du sitzt da und isst dein wunderbares Mittagessen. Putting it in your mouth and your taste buds are enjoying it. Du steckst es in den Mund und deine Geschmacksknospen genießen es. And then suddenly Jesus will come back. Plötzlich kommt Jesus zurück. At that very moment, your physical body will be no more. In diesem Moment verschwindet dein physischer Körper. And you will have a brand new spiritual body that will still be a body. Und du bekommst einen brandneuen geistlichen Körper, der zwar immer noch ein Körper ist, but it will be a glorified body. Aber ein verherrlichter Körper, not anymore subject to this corruption. Der nicht mehr der Vergänglichkeit unterliegt. And with this body you are going to live forever. Mit diesem Leib lebst du dann für immer. Look what he says. Schau mal, was er sagt. In Vers 52 he said, it will happen in an instant. In Vers 52 sagt er, es wird in einem Augenblick geschehen. In the twinkling of his eye. In einem Augenzwinkern. So, go ahead right now while you listen to me. Während du mir jetzt zuhörst. And go and blink with your eyes. Blinzle mal mit deinen Augen. Did you do it? Hast du es gemacht? That's what the Bible says, how quickly your natural body will be transformed into a brand new glorified body. Die Bibel sagt, so schnell wird dein natürlicher Körper in einen brandneuen, verherrlichten Körper verwandelt werden. So imagine, stell dir vor, you put your fork into the meat, du steckst deine Gabel in das Fleisch or in whatever you love to eat, oder in das, was du gerne isst, and you put it towards your mouth, und du führst sie zum Mund. Before it gets to your mouth, you already have a different body that doesn't need that food anymore. Bevor es deinen Mund erreicht, hast du bereits einen anderen Leib, der das Essen nicht mehr braucht. I bet now all of you are hoping that it won't happen while you eat. Ich wette, ihr hofft jetzt alle, dass dies nicht passiert, während ihr esst. Jesus, can you not come back when I'm eating my favorite food? Jesus, komm bitte nicht zurück, wenn ich mein Lieblingsessen esse. Because I enjoy it. Denn ich genieße es. Ay, ay, ay, don't think so natural. Ay, ay, ay, denk nicht so natürlich. It will happen so quickly. Look what he says. Es wird so schnell passieren. Schau, was Paulus sagt. For when the last trumpet is sounded, the dead will come back to life. Denn wenn die letzte Posaune ertönt, werden die Toten wieder lebendig werden. We will be indestructible and we will be transformed. Wir werden unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. So there will be the sound of a trumpet. Es wird also ein Posaunenschall ertönen. That will announce the coming back of our beloved Jesus Christ. Der die Wiederkunft unseres geliebten Jesus Christus ankündigt. And the moment the trumpet blows, in dem Moment, in dem diese Posaune ertönt, several things are all gonna happen simultaneously and instantly. Werden mehrere Dinge gleichzeitig und sofort geschehen. Everybody who ever died, jeder, der jemals gestorben ist, gets a brand new body that's incorruptible. Bekommt einen brandneuen Leib, der unvergänglich ist. And everybody who's still alive, und jeder, der noch am Leben ist, in that instant is transformed and gets also a brand new body. Wird in diesem Moment verwandelt und bekommt ebenfalls einen brandneuen Leib. The dead will come back to life. Die Toten werden wieder lebendig. And we all will get a brand new body instantly. Und wir alle bekommen sofort einen brandneuen Körper. Oh, what a glorious moment! Oh, was für ein herrlicher Moment! See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute!